Bitte schön. Guten Abend, Dr. Erblen ist mein Name. Ich bin zuständige Ärztin heute für Sie. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnese-Gespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar, natürlich. Hauptsache mir hilft jemand, ja. Okay, ich möchte zuerst ein paar personenbezogene Fragen stellen. Dann können wir über Ihre aktuelle Beschwerden besprechen. Alles in Ordnung für Sie? Okay, vielen Dank. So, wie heißen Sie bitte? Ich heiße Inge Kovermann. Inge, am Ende E, ja? Mit E, wie Emil, ja. Ja, Inge Koffermann. Kovermann mit V. V. Kovaman, okay. Doppelen am Ende. Okay. So, Frau Kovaman, wie alt sind Sie? Ich bin 39. 31. Wann sind Sie genau geboren? Am 8.7.84. 84, okay. Wie groß sind Sie, Frau Kovaman? Kovaman? 1,73. Und wie viel wiegen Sie zurzeit, wissen Sie? Also rund 75 Kilo. 75. Okay, vielen Dank für die Informationen. Frau Kobermann, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, also ich habe seit gestern Abend so heftige Kopfschmerzen. Und zwar, also ganz, ganz krass auf der linken Seite. Und ich kann überhaupt nicht gut gucken und mir ist so schlecht. Ich musste mich mehrfach übergeben. Und also es sind solche Schmerzen, wie ich die überhaupt noch nie erlebt habe. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, ich habe wirklich ein bisschen Angst. Deswegen bin ich auch direkt zu Ihnen gekommen. Okay. Wissen Sie, meine Mutter ist an einem Hirntumor gestorben. Und jetzt habe ich mit einmal solche Panik, dass das vielleicht auch ein Hirntumor ist. Und mir ist es schlecht und ich habe solche Kopfschmerzen. Ich bin völlig erschöpft. Ach, ich verstehe, Herr Koffermann, Sie sind sehr, sehr Bin eine gute. Frau. Ah, Frau, ja, Inge, eine Frau. Frau Koffermann, Sie haben gut gemacht. Zu uns gekommen sind. So, ja, ich verstehe, diese Kopfschmerzen sind erst einmal aufgetreten, ja? Ja, ich habe sowas noch nie gehabt und das ist also, ja, am Anfang habe ich das gemerkt, dass irgendwas komisch war, dass ich nicht richtig gucken konnte und mit einmal fing das an und ich kann mich überhaupt gar nicht wieder einkriegen. Also es sind solche Schmerzen und mir ist so schlecht. Und ich habe Okay. mich jetzt von einem Nachbarn hierher bringen lassen. Ich konnte überhaupt nicht Auto fahren oder so, weil ich so schwach bin und weil mir so schlecht ist und weil ich diese rasenden Kopfschmerzen habe. Okay, ja, so rasenden Kopfschmerzen. Seit wann haben Sie diese Schmerzen, Frau Koppermann? Ja, das hat heute Nacht angefangen und davon bin ich auch aufgewacht. Also am Abend hatte ich schon diese komischen Sehstörungen und dachte, ja, ich geh mal früh ins Bett. Und dann fing das mit einmal an, dass ich diese Schmerzen hatte. Ich musste ich auch gleich in der Nacht, bin ich schon einmal zur Toilette gegangen und musste mich übergeben. Und dann, ja. Ja, wie viel Mal haben Sie erbrochen? Sie Ja, haben viel Mal da gesagt. kam gar nichts mehr, aber ich hatte immer so dieses Gefühl, ich muss so würgen. Aber 3, 4 Mal war das bestimmt. Okay, aber es kam nichts, ja? Ja, erst war natürlich noch ein bisschen was da von meinem Abendessen. Und dann war aber, als der Magen leer war, musste ich mich immer noch so, hatte ich immer noch das Gefühl, ich müsste brechen. Und ja, dann kam halt nur noch so bitteres Zeug. Okay, ich verstehe. Frau Koppermann, sind die strahlenden Schmerzen irgendwohin aus? Ja, ich habe so das Gefühl, dass das sich so durch den Kopf bohrt und dass das Auge auch wehtut und dass das so hinten ein bisschen in den Nacken reinstrahlt. Aber Sie haben keine Schmerzen am in der Hals, ja? Nur Nein, Halsschmerzen habe Hinterkopf. ich nicht. Halsschmerzen habe ich nicht. Okay, ich verstehe. Sind die Schmerzen nur rasende oder auch bohrende, pulsierende? Wie können Sie Ja, also noch? pulsieren ist gut, das beschreibt das gut und bohrend, ja, das ist. Und sind die Schmerzen immer da oder gehen sie wieder weg? Nein, die sind ständig da. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei 1 sehr leicht, 10 unerträgbare Schmerzen entspricht? Oh. Also, ich weiß ja nicht, was noch mehr kommen kann, aber so bei 7 oder 8 sind die bestimmt. Zurzeit 7 oder 8, ja. Frau Kupermann, können Sie diese Schmerzen am Ende des Gesprächs aushalten oder brauchen Sie Schmerzmittel? Na, ich habe ja schon was genommen, aber das hilft ja alles nicht. Was so ein bisschen hilft, wenn ich zwischendurch so die Augen zumachen kann. Ich kann so schlecht gucken. Ich kann so schlecht ins Licht gucken. Und insofern können wir ruhig weiterreden. Ich mache dann vielleicht mal zwischendurch die Augen zu. Okay, ich verstehe. Vielen Dank. So, was haben Sie eingenommen dagegen? Ja, ich hatte Aspirin da und da habe ich was genommen und das hat aber eigentlich, also ich habe zweimal 500 eingenommen, aber das hat eigentlich nicht viel gebracht. Aspirin 500. Zweimal. Okay. Ja, und dann musste ich mich ja auch gleich wieder übergeben und hilft ja auch die beste Tablette nichts, ne? Ich verstehe, ja. Sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder eher langsam? Nein, ich würde sagen, die sind ganz plötzlich gekommen. Plötzlich. Sind Ihnen irgendwelche Auslöser dafür aufgefallen? Ja, also das war ein total hektischer Tag. Es war total stressig. Wissen Sie, ich bin alleinerziehend, habe drei Kinder zu Hause und habe meine Arbeit und da war bis zum Schluss war da viel Betrieb und dann haben die Kinder irgendwie, waren nicht richtig ausgelastet, die haben ja Ferien und dann waren die gar nicht in der Schule heute und dann haben Ach die nur ja. Quatsch gemacht und waren so laut, als ich nach Hause kam und haben überhaupt gar keine Ruhe gegeben und wollten nicht schlafen gehen und ja, da war schon Stress, ne? Ja, ich verstehe. Das ist nicht einfach. Oh ja, sehr hektische Tage. Ist Ihnen, ja, gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ist Ihnen das aufgefallen? Ja, also als es dann ruhig war, hatte ich das Gefühl, als die Kinder endlich im Bett waren und Ruhe war, hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen besser geht und dass ich es besser aushalten kann, ja. Aber als da, wenn da Geschrei war oder auch wenn da helles Licht war, das konnte ich überhaupt nicht vertragen. Da wurde es schlechter. Ja, ich Und im verstehe. Dunkeln liegen war eigentlich das Angenehmste dann noch. Da waren die Schmerzen haben halt weiter gebohrt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann das besser ertragen. Ja, okay, alles klar. Frau Koppermann, Sie haben gesagt, dass am Anfang Sie können nicht ganz genau gucken. So meinen Sie Sehstörungen oder Ja. gibt es Schmerz während der Augenbewegung? Nein, also ich hatte das Gefühl, dass ich kein richtiges Blickfeld mehr habe. Wie lange dauert das? Oh, vielleicht, es war am Abend, vielleicht so 20 Minuten oder so, Viertelstunde. Okay. Ja. Okay. Gibt es, ja, können Sie einfach Ihren Kopf nach oder links drehen? Also gibt es Schmerz oder nach vorne beugen? Nee, das tut nicht weh. Okay, sehr gut. Wie fühlen Sie sich so? Sie haben gesagt, erschöpft. Und gibt es Fieber? Ich habe nicht gemessen, aber ich fühle mich auch überhaupt nicht fiebrig. Okay. Und fühlen Sie sich auch, gibt es Taubheitgefühl am Arm oder irgendwelche Ihren Körper? Ja, also tatsächlich hat das hier in der rechten Hand hatte ich so ein Kribbelgefühl. Rechte Hand. Diese Beschwerden, ja, haben Sie diese Beschwerden früher auch oder sind Nein, ich Sie, kenne sowas gar nicht, deswegen bin ich okay. ja auch sofort zu Ihnen gekommen, weil ich Okay. wirklich richtig Angst habe, ja, dass irgendwas mit dem Kopf los ist. Okay, ich verstehe. Gut. Ja, Frau Kopfermann, leiden Sie unter Atemnot oder schwindelig? Nee, schwindelig eigentlich ist mir nicht. Es sind nur diese Kopfschmerzen. Schwindel habe ich nicht dabei, nein. Und Luft holen kann ich auch gut. Okay, leiden Sie unter Herzrasen oder Herzstolpern? Also am Anfang hatte ich so das Gefühl, als es losging, dass ich so ein bisschen mehr Herzklopfen habe. Aber vielleicht auch, weil ich Panik hatte, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich vielleicht, ja. Okay. So, ich möchte jetzt ein paar Fragen Ihren Allgemeinzustand stellen, Frau Koppelmann. Wie ist Ihr Appetit zurzeit? Ich glaube nicht gut, aber Ja, ja, also normale. normalerweise bin ich ein guter Esser, aber also heute braucht man da nicht mal dran zu denken, ja. Okay. Hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit merklich verändert? Nee, das ist immer gleich. So, wie ist Ihr Schlaf? Haben Sie Schlafprobleme? Ja, also wenn es sehr stressig ist, kann ich manchmal schlecht einschlafen oder wach nachts auf und habe dann irgendwie komme nicht wieder in den Schlaf, aber normalerweise würde ich sagen, schlafe ich ganz gut. Aber heute Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Ja, verständlich, genau. Aber nehmen Sie etwas gegen Schlafprobleme? Sie haben gesagt, wenn Sie Stress haben, nicht gut Nein, schlafen. also was ich manchmal trinke ich abends noch ein Glas Wein, um runterzukommen oder so. Aber normalerweise also, das ist nicht so oft, dass das passiert. Okay, ich verstehe. Gut. Und haben Sie Probleme mit Stuhlgang oder Wasserlassen? Nein, also zum Glück nicht, nein. Okay, gut, ja, genau. Ja, okay. Frau Kofermann, jetzt ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Leiden Sie an irgendwelche chronische Erkrankung wie Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Mein Gottes Willen, in meinem Alter. Nein, nein. Also eigentlich bin ich ganz gesund. Das Einzige, was ich mal hatte, das ist aber jetzt schon 3, 4 Jahre her. Ich glaube, das war kurz nach der Geburt des letzten Kindes, dass ich mal eine Thrombose hatte. Aber die war auch Wo sind die nicht Thrombose im damals? Bein. In welchem Bein? Im rechten Bein. Okay. Und dann habe ich halt Heparin bekommen und habe einen Kompressionsstrumpf getragen und dann hat man danach geguckt und war alles in Ordnung. Und es war auch jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Gerinnungsstörung war oder so. Okay, so waren Sie damals stationär behandelt, Nein, ja? nein, das ist nur ambulant behandelt. Nur ambulant, okay, ich verstehe. Nach dem Heparin-Therapie, haben Sie auch andere... Ein halbes Jahr lang habe ich so ein Gerinnungshemmer dann genommen. Wie Und als, Markomar? ja, ich weiß gar nicht, ob das Marco war, aber ich glaube, das war irgendwie so ein neues Mittel. Rivaroxaban vielleicht. Ja, Okay. sowas war das, glaube ich, ja. Okay. Und dann, als dann alles gut war, konnte man das wieder absetzen. Ah, freut mich, Frau Kofferman. Ja. Gehen Sie regelmäßig Kontrolle wegen dieser Probleme? So. Ja, also ich gehe zum Hausarzt, wenn ich irgendwas habe. Und ich gehe halt regelmäßig zum Gynäkologen. Aber jetzt wegen des Beines bin ich jetzt nicht wieder hingegangen. Okay. Aber ich habe auch Sehr. da jetzt keine Beschwerden. Ach, Und sehr gut. wenn ich also eine längere Reise mache, was weiß ich, dann hole ich halt brav meine Kompressionsstrümpfe wieder raus. Ja, das ist sehr gut. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente bei Bedarf oder regelmäßig? Nee, Die zurzeit, also ich habe jetzt nur das Aspirin eingenommen wegen der Kopfschmerzen. Okay, ich verstehe. Und Sie haben gesagt, Sie sind Ja. Alleinerzieherin. Haben Sie Freunde oder so? Nehmen Sie auch Pille? Ach so, nee, zurzeit ist da Verhütungs. keine Veranlassung dazu. Okay. Also Sie nehmen keine Pille, ja? Nein. Auch, ja, okay. Keine Verhütung mehr. Okay, ich verstehe. Würden Sie schon einmal operiert, Frau Kopermann? Nein, noch nie. Okay. Ja, alle drei Kinder sind per Entbindung auf Sind die ganz Welt, normal ja? entbunden, ja. Ja, okay. Gut. Sind Sie allergisch gegen irgendwelche Medikamente oder Stoffe? Ist mir nichts bekannt. Also bisher ist noch nichts aufgefallen. Eigentlich alles, womit ich zu tun habe, kann ich gut vertragen. Okay, alles klar. Und Sie haben keine Unverträglichkeiten, ich glaube. Ja? Nein, nein. Okay, gut, sehr gut. So, jetzt ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer Gewohnheit. Rauchen Sie, Frau Koffermann? Rauchen? Nein, nee, rauchen tue ich nicht. Freut mich. Dann. Sie haben gesagt, manchmal Sie trinken ein Glas Wein Ja. am Abend, ja? So. Ja, und treiben Sie Sport regelmäßig, Frau Koppermann? Naja, da komme ich nicht so sehr viel dazu. Ich fahre am Wochenende oft mal mit dem Fahrrad rum und manchmal, also mit den Kindern, gehe ich jetzt im Sommer schwimmen. Aber dass ich jetzt nun richtig regelmäßig Sport treiben würde, kann ich nicht sagen. Ja. Aber also, wenn es drauf ankommt, kann ich ein bisschen was machen. Also ich kann Fahrrad fahren und ich kann schwimmen und Ja. wenn es dann soweit ist, dann bin ich auch Ja. ganz fit. So als zusammen schwimmen sehr gut, ja, okay, als Familie. Dann, Sie haben drei Kinder. Sind Sie alle gesund? Ja, zum Glück sind die alle Ach, Gott gesund. sei Dank. Und was machen Sie beruflich, Frau Koppermann? Ich arbeite als Maklerin, Maklerin, ja. aber ich bin angestellt, also ich habe keine eigene Firma, aber trotzdem ist es manchmal ziemlich stressig. Ja, ich verstehe, aber angestellt zu sein, auch sehr gut, ja. Ja, Okay. dadurch, ich kann nicht volle Zeit arbeiten, ne? Ja, Mit genau, den mit Kindern. Kindern, ja, nicht einfach, ich verstehe. Wie ist Ihr Impfstatus, Frau Koffermann? Ja, ich bin Sind. natürlich gegen Corona geimpft. Und seinerzeit auch alles, was so an Kinderkrankheiten, das ist alles abgeimpft, ja. Okay, sehr gut. Waren Sie in den letzten 3 Monaten im Ausland? Ja, warten Sie mal, in den Osterferien waren wir auf Mallorca. Wie lange ist das her? Ja, das ist so genau 3 Monate her. Ja, ich schon. Gut. Ja, ich möchte etwas wissen über Ihre Familiengeschichte, Frau Koffermann. Sie haben gesagt, Ihre Mutter an Hirntumor verstorben Ja, ist, deswegen ja? habe ich jetzt solche Angst. Wissen Sie, Ja, wenn ich jetzt hier im Kopf verstehe was Sie. ist, da kriegt man gleich Panik. Ja, wie alt war sie, als sie verstorben ist? Sie war 66. 66. Es tut mir sehr leid, Frau Koffermann. So, wie ist Vater Gesundheitszustand? Ja, der lebt auch nicht mehr. Der war Ah, dann im ja. hohen Alter, also er war deutlich älter und er hatte da eine Demenz und letztendlich, also wir wissen nicht, was sonst war, aber er ist dann verstorben. Ja, okay, ich verstehe. So, haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Ich verstehe. So, ich bin mit dem Gespräch durch, Frau Koffermann. Ich möchte kleine Zusammenfassung machen. Wenn ich etwas falsch verstanden habe oder vergessen, korrigieren Sie mich bitte, okay? Okay. So, Sie haben seit gestern Abend heftige linksseitige Kopfschmerzen. Am Anfang haben Sie Sehstörungen auch und es dauert ungefähr 20 Minuten. Sie sind empfindlich gegen Lärm und heller Licht. Helles Licht, ja. Und ja, sie denken an Stress als Auslöser für diese Könnte ich Schmerzen. mir vorstellen, ja. Ja, viel, ja. Und die Schmerzintensität sind bei 7, 8 von 10. Die Schmerzcharakter ist rasend, pulsierend und bohrend. Sie haben Übelkeit und drei bis viermal sie haben schon übergeben. Ja, und dagegen Sie haben zweimal 500 Milligramm Aspirin eingenommen. Aber die Tablette hätten Ihnen nicht geholfen, ja? Stimmt ja, also das hat Und nicht viel Sie gebracht, ja, ja. mussten übergeben auch, deswegen vielleicht. Okay. Sie haben auch am Anfang Herzrasen, aber Sie denken wegen Panik vielleicht. Später, zurzeit, Sie haben keine Herzrasen. Nee, genau. Sie haben auch rechte Hände Krippen. In der rechten Hand, ja. In rechten Hand Krippen. So gibt es auch Kraftlosigkeit an Händen. Das Sie, ist können mir. Sie etwas einfach greifen oder Ne, holen? also ich glaube, in dem Moment war das nicht so gut. Also ich habe fast mein Wasserglas umgeworfen, das erinnere ich noch. Also so richtig sicher war das nicht mit der Hand und es fühlte sich unangenehm an mit dem Kribbeln in der rechten Hand. Aber es gibt keine Zittern, oder? Nö, nö, nö. Ja, das ist alles. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Ja, Sie haben ja jetzt ja fragen Sie alles an mich? geschrieben. Ja, Sie haben ja alles aufgezählt. Also das, ja, jetzt möchte ich nur noch wissen, was man dagegen tun kann und was die Ursache ist und wie man rausfinden kann, dass es bloß kein Gehirntumor ist. Ja, ich verstehe Sie, aber Frau Kofferman, bleiben Sie bitte positiv, weil Ihre Beschwerden können wegen viele unterschiedliche Ursachen aufgetreten. Ja, Sie müssen nicht am Schlimmsten an das Schlimmsten denken, ja. Und Ja. Sie sind zurzeit bei uns gut aufgehoben. So, wir werden alles um Sie wieder gesund zu werden. Ach, Ja, das ist gut, ja. Meine Kinder brauchen mich, wissen Sie? ja, absolut. Ich verstehe Sie. Ich habe auch drei Kinder, so Kindern. Ja, Frau Kupfermann, jetzt ja, Sie bekommen eine Infusion von uns für diese Schmerzen. Legen Sie sich bitte. Ich werde zuerst Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen. Am letzten Schritt werde ich auch eine Kernspintomographie veranlassen. Ah, und dann Okay? weiß man auch, ob da wirklich nichts Schlimmes ist, Ja, ne? genau. Sobald alle Ergebnisse da sind, können wir zusammen nochmal über Ihre Diagnose und Therapiemöglichkeiten Ja, das ist gut. besprechen. Ja? Das ist gut. Okay, Okay. so. Ich komme gleich. Ja, tschüss. Ja, super, danke. Okay. Die Zeit ist bereits vorbei, mehr als 5 Minuten. Essen. Naja. Danke für das Haben Hinweisen. Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Zweiunddreißig Kollegen hat. Haben Sie sich direkt oder indirekt am Kopf verletzt? Nee, also ich habe mich nicht gestoßen. Hatte keinen Unfall, keinen Fahrradunfall oder sowas mit dem Helm. Nein, keine Verletzung. Okay. Gut. Messen Sie regelmäßig Ihren Blutdruck? Ja. Nein. Ich habe ja keinen hohen Blutdruck, also deswegen messe ich auch nicht. Letzte Frage. Trinken Sie ausreichend Flüssigkeit Eigentlich bin oder ich Wasser? jemand, der ziemlich viel trinkt, ja. Okay, vielen Dank. Wenn Patient vielen trinken müssen trinken und danach haben Sie Durst, diese Frage kommen? Ach so. Durst. Na, also ich trinke eigentlich mehr so aus Vernunft, weil man sagt, dass es gut ist. Aber dass ich jetzt starken Durst habe, kann ich nicht sagen. Frau Kovermann, könnten Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wo die Schmerzen am stärksten sind oder wo genau sind die Schmerzen? Könnten Also Sie die Schmerzen sind in der linken Kopfhälfte und sie sind bohrend. Ja, also ich habe das Gefühl, man dreht eine große Schraube in meinen Kopf. Ja? eine Seite oder beide Seiten? Linke Seite. Linke Seite, Eine eine Seite. Seite. Okay. Ich habe auch eine Frage, bitte. Ja? War Ihnen früher schwarz vor den Augen oder waren Sie ohnmächtig? Ohnmächtig war ich nicht. Nein. Und mir war auch nicht schwarz vor Augen, sondern ich hatte nur dieses Gefühl, dass das Gesichtsfeld eingeschränkt ist. Ja, genau. Ich möchte das auch fragen. Sitten oder Fliegen vor den Augen. Hatten Sie? Fliegen, nee, ach so. Nee, so fliegen, die so hin und her schwimmen, das hatte ich nicht, nein. Es war Okay. nur so Schatten eigentlich. Okay, vielen Dank. Vor dem Haben Sie? Anfall haben Sie irgendwelche Demek wie zum Beispiel eine Geräusche, eine Ein Ohrgeräusch, meinen Sie? ja o Geräusch oder kötü koku neydi? Otur eksore mi? Kötü kokum. Kötü koku. Was bedeutet? Foto. Nochmal? Schlechter Doğru. Stinkende Geruch. Schlechter Geruch. Einen komischen Geruch. Ja, Ja. komischen Geruch. Ja. Halitosis. Ist mir nicht aufgefallen. Vor dem diese Schmerzen. Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Okay, danke schön. Bitte schön. Sind Sie, Entschuldigung, noch eine Frage. Sind Sie wetterfühlig? Sind Sie wetterfühlig? Wetterfühlig. Also das muss schon sehr extrem sein, dass ich das merke. Also ich weiß, ich war mal im Urlaub und da war Föhnwetter in den Alpen. Und da habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen Kopfschmerzen hatte, aber normal so hier bei unserem Wetter merke ich nichts. Okay. Frau Kaufermann, haben Sie Gangstörung? Gangstörung? Ja. Ich hoffe nicht. Nee, nee. Also ist mir nicht aufgefallen. Ich bin aber jetzt auch natürlich nicht viel rumgelaufen, weil ich solche Kopfschmerzen habe. Und haben Sie gleichzeitig linke Augentränen oder Tränen der linken Augen? Oder Auge? Also ich hatte das Gefühl, dass beide Augen so ein bisschen getränt haben. Aber wenn Sie Schmerz haben, richtig? Ja. Okay. Könnten wir als das Gespräch anfangen? Essen. Hadi başlayalım. Bitte schön. Guten Abend, Frau Oberärztin. Ich habe eine neue Patientin, die ich gerne vorstellen möchte. Hätten Sie kurz Zeit dafür? Ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Ja, danke. Ja, es geht um Inge Kofferman. Sie ist 29 Jahre alt, am 8.7.84 geboren. Sie ist Dann ist 1 Meter. sie aber nicht 29, sondern 39, 39. 39 Jahre alt. Ach ja. Danke. So, 1,73 Meter groß, 75 Kilogramm schwer. Frau Inge Kofferman hat sich heute bei uns wegen seit gestern Abend plötzlich aufgetretene, bestehende, persistierende Sefalgie halbseitige links Sefalgie vorstellt. Vorgestellt. Ja, außerdem sie außerdem erwähnte sie die Kopfschmerzen als rasend, pulsierend und bohrend haben. Die Schmerzintensität wurde mit 7 bis 8 von 10 auf eine Schmerzskala beurteilt. Als Auslöser ist ihr Stress aufgefallen und diese Schmerzen ist erstmalig. Sie haben früher solche Beschwerden nicht gehabt. Also die Schmerzen sind erstmalig aufgetreten. Früher hatte sie sowas nicht. Ja, und im Dunkel Zimmer bleiben oder in Ruhe im Bett bleiben, hätten sich die Schmerzen lindert, Gelindert. verlindert, ja gelindert. Aber beim Lärm oder helle Licht hätten sich die Schmerzen verschlechtert. Okay. Als Wie Begleit. nennen wir das? Wie nennen wir das? Ja, ich meine, Sie haben ja Photophobie und Phonophobie. Genau. Gut. Ja. Als Begleitsymptome klagte sie über Visusminderung. Es war ja, sie war am Anfang von diesen Kopfschmerzen nur 20 Minuten gedauert habe. Also Phonophobie, 20 Photophobie. Minuten lang hatte sie Sehstörungen und danach haben die Kopfschmerzen angefangen. Ja, Okay. und Nausea, Zustand nach 3 bis 4 Mal Erbrechen, am ersten Erbrechen sah wie Nahrungsärzte aus, aus und auch ja in rechten Hand Parästhesie. Am Anfang oder die ganze Zeit hat sie die immer noch? Ja, ich verstehe, dass die, am Anfang, aber bis jetzt es hat gedauert. Okay. Und die Patientin habe dagegen 2 mal 500 Milligramm Aspirin eingenommen, aber nach dem Erbrechen, sofort sie habe Erbrechen erbrochen und die Tablette hätten ihr keine Linderung herbeigeführt. Ja, logisch, wenn sie wieder Ja, aufspuckt, ja. Okay. genau. Und die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf beschwerdebedingte Inappetenz und nur für gestern Schlafstörungen. Ja, logisch. Genau. In an Vorerkrankungen, es sind keine relevanten Erkrankungen bekannt, aber sie hatte vor 3 Jahren nach dem dritten Kind Kindsgeburt habe ja eine Thrombose in rechten Bein aufgetreten sein. So damals sie wurde ambulant mit dem Heparin und Kompressionsstrümpfe behandelt. Und nach dem Heparintherapie sie habe 3, 6 Monate lang eine oral Antikoagulan eingenommen. In Bezug auf Medikamente nehme sie nur beim Bedarf Aspirin. Okay. Es sind keine Allergien und Verträglichkeiten und durchgeführte Operationen bei ihr bekannt. Die Noxenanamnese sei unauffällig. Sie ja mache Sport als nur am Wochenende Fahrrad fahren. Sie ist erziehen und habe drei gesunde Kinder. Als Beruf ist sie Maklerin und Angestellte. Sie haben viel Stress auf der Arbeit und im Privatleben. Im Status sei vollständig. Die Reiseanamnese, sie war vor 3 Monaten in Mallorca. Auf Mallorca. Auf Mallorca. Und in der Familienanamnese gab es die beide Eltern sind verstorben. Vater ist an Alters, aber er hat Demenz, er hatte Demenz und Mutter ist an zerebral Tümör mit 66 verstorben. Ja, alle anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Migrän und als Differentialdiagnose kommen in Betracht Meningoenzephalitis und HWS, Hirntumor und Grünechter Krise im linken Auge. Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich die Patientin zuerst körperlich untersuchen. Bei der Worauf Untersuchung, achten Sie bei der körperlichen Untersuchung besonders? Besonders werde ich die Kernig- und Brudzinski-Zeichen sehr gut. Machen wegen der Meningoenzephalitis. Ich habe schon die Patientin gefragt über die Nackensteifigkeit. Sie wurde diese Frage verneint. Ah ja, Und sehr gut. ja, wenn diese Zeichen positiv sind, ich werde auf eine Lumbalpunktion machen. Ja, und als Labor bestimme ich Blutbild, CRP, BSG. Das langt ja erstmal, ne? Ja. Dann als bildgebendes Verfahren werde ich MRT und CT, eine Hirntumor oder subarachnoidal Hämorrhagie Sehr gut. ausschließen Ja, sehr gut. veranlassen. Und Ja, und da wahrscheinlich auch zur Beruhigung der Patientin, weil die natürlich Angst hat, ne? Ja, sie habe Angst wegen ihrer Mutter Hirntumor. Genau. Gut. Und ja, wenn sich jetzt also Ihre Diagnose bestätigt, was würden Sie mit der Patientin, also wenn sich jetzt diese Migräne-Diagnose bestätigt, was würden Sie mit der Patientin machen? Zuerst in leichtem Anfall empfehle ich Ibuprofen, nonsteroidale antirheumatika Schmerzmittel wie Ibuprofen, Aspirin. Aber ja, und wenn es stark wie unsere Patientin in diesem Fall, könnten wir auch ich habe vergessen. Was war die das? Triptane. Ach, Triptan. Triptane. Triptan. Ja, Triptan geben, aber Manchmal können wir auch kurz Infusion Glukokortikoid auch verabreichen Ah ja, okay, können. gut. Ja, und Und als was machen Sie gegen die Übelkeit? Metoclopromid, Antiemetik, Genau. mittels können wir auch verabreichen. Und als Präventativtherapie können wir auch Beta-Blocker empfehlen. Gut, sehr gut. Okay, gut. Ja, dann die Frau wartet bestimmt schon auf Sie. Sind Sie so nett, halten mich auf dem Laufenden, was mit Frau Kovermann weiter ist. Und dann hoffen wir, dass es ihr bald wieder besser geht. Ne? Okay, ja, Okay, danke. gut. Vielen Dank Ja, für danke Ihre schön. Zeit. Oh. Oh, ein Seufzer, ja. Also, Ja, danke schön. mir ist aufgefallen, was mir beim letzten Mal aufgefallen ist. Da habe ich Ihnen das gesagt, dass Sie immer eh dazwischen sagen. Ja. Ja, aber ein bisschen Grammatik durcheinander war, aber also ja, die entscheidenden Sachen waren aber eigentlich wichtig, waren richtig, ja. Sie haben schön gefragt, Sie haben die Patientin immer schön mit Namen angesprochen. Sie haben die Reihenfolge eingehalten, Sie sind auf das eingegangen, nachher auf das, was sie Ihnen vorher gesagt hat. Ja, als sie, das fand ich schön, dass Sie gesagt haben, ja, Sie haben gesagt, Ihre Mutter hatte einen Hirntumor, ne? So. Das heißt, Sie haben gezeigt, ich habe zugehört und ich habe mir das gemerkt und das war ja eine wichtige Information. Und die Patientin, dafür, die war das ja eigentlich der Grund, weshalb sie gekommen ist, ne? Genau. Und ja, und sie haben ihr auch netterweise ein Schmerzmittel angeboten. Das war ja auch okay. Und ich denke mal, dass das schön war. Und bei der Augenblick, ja, bei der Bericht sind sie auch eigentlich nichts schuldig geblieben, würde ich sagen. Sie haben alle entscheidenden Sachen erwähnt, auch in der entsprechenden Reihenfolge, sodass es ein schlüssiges Konzept war. Und also wie gesagt, das Einzige, was bei Ihnen wirklich auffällt, dass Sie, ich kann das, wie gesagt, ich kann das gar nicht so gut wiedergeben, aber Sie sagen dann so ungefähr, die Patientin nimmt zurzeit keine Medikamente ein. So, ne? So. Und das fällt wirklich auf. Ja, ich glaube, alle machen das ein bisschen. Ich mache das selber bestimmt auch. Aber bei Ihnen ist es wirklich sehr, sehr krass. Und man merkt so ein bisschen, dass Sie nach den richtigen Wörtern suchen. Und versuchen Sie das einfach nochmal ein bisschen abzustellen. Ja, Okay, ich glaube, vielleicht dann merke. wirkt es ein bisschen eleganter, ja, ein bisschen entspannter, ja. Aber ist natürlich leichter gesagt als getan, ich weiß das. Ja, gerne. Gut.